also in der ersten Frauenbewegung, wenn man das so nennen möchte, also was so im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert stattgefunden hat und wo es vor allem um die Erkämpfung von politischer, ökonomischer, sozialer Gleichstellung ging, gibt es eigentlich weder im, wenn man das so nennen möchte, eher sozialistischen Zweig noch im bürgerlichen Teil der Frauenbewegung überhaupt keine Reflexion auf den Zusammenhang von Geschlecht und Sprache, in dem Sinne, wie das heute eigentlich fast fetischistisch betrieben wird. Das fängt erst sehr viel später an, eigentlich erst im Zuge der ausklingenden zweiten Frauenbewegung, so Mitte der 80er Jahre. Und ich will unter anderem im ersten Teil des Vortrags ein paar Überlegungen dazu vorbringen, warum und auf welcher Grundlage diese Beschäftigung mit Sprache überhaupt aufkommt. Und ein bisschen anzudeuten versuchen, wie sich die Beschäftigung mit Sprache damals von dem, was heute davon übrig geblieben ist, wenn man das überhaupt noch so nennen kann, unterscheidet. Und im zweiten Teil möchte ich dann anhand des Begriffs der Sprachkritik von Karl Kraus versuchen, etwas zu skizzieren, was darüber hinausgeht und meines Erachtens den Begriff der Sprachkritik überhaupt viel eher verdient hat. Deswegen fängt es an mit einem ganz skizzenhaften Kurs zur Geschichte der Geschlechtergleichstellung. Anders als es angesichts eines kulturalistischen, anti-westlichen, islamsensiblen und daher zuverlässig anti-zionistischen Postfeminismus heute erscheinen mag, und anders als es sich manche Romja von Ronne-Profis wünschen, ist die Frauenbewegung in Deutschland so wenig wie in anderen westeuropäischen Staaten integraler Bestandteil der Gegenaufklärung, sondern selbst eine Konsequenz der bürgerlichen Revolution, auf deren immanente Widersprüche sie reagiert. Als solche sind Ziele und Erfolge der beiden vergangenen Frauenbewegungen nicht einfach Geschichte, sondern Bestandteil der Gegenwart. Während die Verfassung der Weimarer Republik noch formulierte, Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten, die Gleichheit der Geschlechter, also auf die Sphäre der Staatsbürgerschaft, eingeschränkte und die Differenz von Bürger und Staatsbürger auf dem Terrain der Geschlechterpolitik ignorierte, hält erst das Grundgesetz uneingeschränkt fest, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Erst in später Folge dieser Reformulierung, vor nicht einmal 60 Jahren, in dem im Juli 1958 vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, wurden Bestimmungen festgeschrieben, die heute offenbar gerade Postfeministinnen so selbstverständlich finden, dass sie stattdessen über Sprachgenderung, heteronormatives Spielzeug und strukturellen Alltagssexismus diskutieren. Nicht also über gesellschaftskonstituierende Rechte, sondern über durch solche Rechte erst hervorgebrachte, wie immer auch fragwürdige Erscheinungen der Kultursphäre. Für jene Bestimmungen, deren rechtliche Fixierung die freie Diskussion zum Beispiel über Geschlechterrollen im Alltag erst ermöglicht hat, gehören vor allem die Abschaffung des Letztentscheidungsrechts des Mannes in Eheangelegenheiten, das betrifft alles noch die Ehe als damals bestimmende Form des Geschlechterverhältnisses eigentlich, die Definition der Ehe als Zugewinngemeinschaft, das heißt das Verfügungsrecht der Frau über das von ihr in die Ehe eingebrachte Vermögen, das Recht der Frau, auch ohne Zustimmung des Ehemannes erwerbstätig zu sein, die Einschränkung väterlicher Vorrechte bei der Kindererziehung und das Recht der Frau, ihren Geburtsnamen als Namenszusatz mittlerweile auch einfach als Name zu tragen, was auch nicht einfach formal ist, sondern die Tatsache, dass man sozusagen mit dem Übergang in die Ehe den Namen des Mannes übernehmen musste, implizierte natürlich sowas wie eine Auswischung der im Nachnamen gewissermaßen emblematisch zusammengefassten eigenen Biografie auf einer symbolischen Ebene. Viele dieser neu festgeschriebenen Rechte sind in den folgenden Jahrzehnten erweitert und neu gefasst worden mit durchaus widersprüchlichen Ergebnissen. So ist durch Anpassung des Sorge- und Familienrechts und in logischer Konsequenz in der die Keimzelle der Kleinfamilie immer gründlicher auswirkenden Durchsetzung des Kapitalverhältnisses aus dem Recht der Ehefrau auf Erwerbstätigkeit de facto ein, nicht nur der Ehefrau, de facto ein vom ökonomischen Selbsterhalt diktierter Zwang geworden. Die objektiv ungerechte Privilegierung der Frau im Scheidungsrecht die ihr damals als Ausgleich dafür, dass ihr im Namen der Mutterschaft nicht nur auf einen Beruf, sondern in der Regel auf ein eigenes Leben jenseits von Haushalt und Familie verzichten musste, für den Fall der Scheidung das alleinige Sorgerecht und Lebensstandard sichernde Unterhaltsansprüche zusicherte, war auf andere Weise eben auch gerecht. Sie erwies der Tatsache, dass die bürgerliche Ehe entgegen ihrem Versprechen eine ökonomische Zwangsgemeinschaft auf Kosten der Frau blieb, dadurch Referenz, dass sie den Ehemann nach Auflösung der Ehe durch ökonomische Verpflichtungen an die Ex-Gattin band. Also vorher muss sie verzichten, danach dann er. So ist die Ehe. Angesichts der Erosion der Kleinfamilie durch geschlechterübergreifende Subsumption der Individuen unter die Vergesellschaftung erscheint diese Bevorzugung der Frau im Sorgerecht zunehmend als eine Art institutionalisiertes Schmarotzertum, weshalb auch durch lebenslange Ehe vom Arbeitsmarkt weitgehend ausgeschlossenen Frauen für den Fall der Scheidung mittlerweile zugemutet wird, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern, während Männer mit immer größeren Erfolgsaussichten auf sorgerechtliche Besserstellung hoffen können. Die Frau wiederum lernt durch den Zwang zur Erwerbstätigkeit neben der damit einhergehenden frustrierenden Desillusionierung auch, worüber ihre familienpolitisch festgeschriebene Unmündigkeit sie hinwegtäuschte, dass die falsche Gesellschaft in ihr vermeintliches Gegenteil hineinwirkt und dass Ehe und Familie, wenngleich sie zweifellos mehr sind als Agenturen der Gesellschaft, weil sie Fähigkeiten bewahren, die dieser Gesellschaft immer auch entgegenstehen und über sie hinausweisen, einem doch keine Mittel in die Hand geben, sich vom gesellschaftlichen Zwang sozusagen freizukaufen. Auch die aus der Abhängigkeit innerhalb der Ehe oft genug resultierende Entmündigung und Knechtung der Kinder durch die Mutter, was häufig gar nicht so stark gesehen worden ist von der Frauenbewegung, kann durch die Modernisierung des Sorge- und Unterhaltsrechts gebrochen werden. Oft genug aber um den Preis, dass der in seiner gesellschaftlichen Macht kastrierte Vater nach der Scheidung seine Wut über das liquidierte Privileg erst recht und mit behördlicher Billigung an Frau und Kinder rauslässt. Für diese letzte Tendenz steht die durchaus immer, auch so institutionell immer erfolgreichere sogenannte Männerbewegung oder diese ganzen Maskulisten, die eigentlich großteils so narzisstisch gekränkten Väter in der Mehrheit sind, die einfach wütend sind, dass die Privilegien, auf die sie sich lange verlassen konnten, jetzt nicht mehr so gelten. Für den anderen Aspekt, der andere Aspekt ist insbesondere in Bezug auf patriarchalische Familienverhältnisse, insbesondere im Islam wichtig, also dass, aber auch in Bezug auf die bürgerliche Ehe selbst, wurde durch die Tatsache, dass die Frau in der Regel ökonomisch nicht erwerbstätig war, sowas wie eine Kompensationsmachtverhältnis gewissermaßen zwischen der Mutter und den Kindern aufgebaut. Und das ist etwas, was in der Frauenbewegung lange Zeit überhaupt nicht so richtig thematisiert worden ist. Oder jedenfalls nur sehr ungern. Weitere Institutionalisierungen der Gleichberechtigung ließen noch länger auf sich warten. Die strafrechtliche Verfolgung von Vergewaltigung in der Ehe als sexuelle Nötigung ist in der Bundesrepublik bekanntlich erst seit 1974 möglich. Erst seit 1997 ist der Tatbestand der Vergewaltigung nicht mehr als nur außerehelich definiert, sodass sexuelle Gewalt in der Ehe seither überhaupt erst als Vergewaltigung statt als Nötigung strafrechtlich verfolgt werden kann. Während eine in der Weimarer Republik von der SPD in den Reichstag eingebrachte, bemerkenswert radikale Antrag auf Straflosigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen abgelehnt wurde, konnte erst 1976 in der Bundesrepublik nach langen Diskussionen und infolge öffentlichen Drucks die sogenannte modifizierte Indikationsregelung verabschiedet werden, die Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten Bedingungen zulässt, aber nicht legalisiert. Dass die bürgerliche Revolution in Deutschland eine verspätete und gescheiterte war und ein zugleich ökonomisch wie politisch unabhängiges Bürgertum sich dort nie wirklich herausbilden konnte, hat in solch verzögerter Entwicklung bei der Durchsetzung juristischer und politischer Gleichstellung der Geschlechter seine Korrespondenz. Trotzdem handelt es sich hierbei um keine bloße Verzögerung, so wenig wie Deutschland einfach nur eine verspätete Nation gewesen ist. Wir merken verschmolzen Archaismus und Fortschritt in der deutschen Gesellschaft auch auf dem Gebiet der Geschlechterpolitik in barbarischer Weise. Wie der Nationalsozialismus Frauen keineswegs nur auf ihre Rolle als Hausfrauen und Mütter zurückpfiff, sondern einen nationalchauvinistischen Feminismus hervorbrachte und Frauen bei strikter Wahrung der Rassenspanke, Promiskuität und sexuelle Libertinage in bislang unbekanntem Maße ermöglicht hat, so verschränkte er auf allen Gebieten der Geschlechter- und Familienpolitik Modernität und Regression. Abtreibung wurde im Namen der Volksdemografie illegalisiert und zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ermöglicht, der propagiert oder gar erzwungen. Mittel zur Schwangerschaftsverhütung wurden demografisch verpönt und sexualpolitisch empfohlen. Gynäkologie und Sexualmedizin brachten den Prinzipien von Eugenik und Selektion unterworfen kühnere Erfindungen hervor als zuvor. Diese Vorgeschichte, deren Nachgeschichte bis heute fortwirkt, was etwa dazu führt, dass man, und zwar keineswegs nur in Deutschland, inzwischen einfach nicht so ohne weiteres, nicht diese so als Kampfparole vielleicht teilweise auch legitime Formulierung vom Embryo als Klumpen oder so einfach nur reproduzieren kann, weil man damit einfach immer auch Dinge reproduziert, die historisch durch diese Geschichte kontaminiert sind. Also diese bis heute nachwirkende Vorgeschichte hat den regressiven Zug, der bereits die zweite Frauenbewegung in der Bundesrepublik prägte und der in der erfahrungslos autoritären Indoktrinationspraxis der Gender-Ideologie zu sich selbst kommt, wesentlich mitbestimmt. Während etwa in Frankreich der Universalismus der Frauenbewegung, der über die politischen Anspruch genommene Geschlechteridentität hinaus ganz republikanisch aufs Individuum zielte, das in keiner Identität aufgeht, in den Schriften von Elisabeth Badinter, Clotha Wieck und anderen französischen Feministinnen immer noch lebendig bleibt, sind in Deutschland Versuche, die Frauenbewegung nicht als antibürgerliche und männerfeindliche Veranstaltung, sondern als Teil des Versuchs der Einlösung der bürgerlichen Revolution zu verstehen, immer randständig geblieben. Entwickelt haben sich solche Versuche eigentlich nur im Umfeld der kritischen Theorie, etwa bei Autoren wie Silvia Bowenschen, die dieses Buch Die imaginierte Weiblichkeit geschrieben hat, das vielleicht manchen bekannt ist, Ulrike Prokop, das ist eine Soziologin, die sich mit der Geschichte der Olympischen Spiele befasst hat, und noch einigen anderen aus diesem Umfeld, die aber alle das gemeinsam haben, dass sie alle, und das ist schon, glaube ich, signifikant, nicht Frauenforscherinnen oder Genderforscherinnen vom Beruf waren, was ja heute tatsächlich fast, also tatsächlich ein Berufszweig ist für Frauen, sondern gewissermaßen Aspekte, die die Frauenforschung betroffen haben, in unterschiedliche Disziplinen eingebracht haben. Und in der Zeit war auch noch viel bewusster, dass etwa diese Einführung von Frauenforschungslehrstühlen, Geschlechterquoten und so weiter durchaus die Intention haben sollte, dass das irgendwann mal abgeschafft wird. Also dass dadurch ein Zustand befördert wird, in dem man auf solche Quotierungen verzichten kann. Auch das ist inzwischen komplett vergessen. Und während Poststrukturalismus und Dekonstruktion, obgleich sie theoriegeschichtlich in Frankreich entsprungen sind, dort zeitgeschichtlich bis heute so gut wie keine Bedeutung haben und politisch kaum Wirkung, konnten sie wegen des voluntaristischen, befindlichkeitspolitischen Zugs der deutschen Frauenbewegung hierzulande rein zu sich selbst gebracht werden, lange bevor sie, dann wieder eher vermittelt über die angloamerikanischen Staaten, fast im gesamten Westen Diskurs beherrschen wurden. In der zweiten Frauenbewegung in Deutschland haben sich am frühesten jene Züge ausgeprägt, die heutige Gender-Theorien, auch wenn sie sich auf diese Frauenbewegung gar nicht mehr berufen, auszeichnen. Das sind zum einen vor allem ein sich selbst als identitätskritisch vorstellender Identitätsfetischismus, der sich heute nur eben nicht mehr auf die weibliche Identität, sondern vermeintlich pluralistischer auf diverse, disperse Geschlechteridentitäten, sowie eine charakteristische Verlagerung, und das ist das, worüber ich hauptsächlich sprechen werde, des Interesses von gesellschaftskonstituierten Formen von Herrschaft auf die Sprache als einziges und vermeintlich umfassendes Konstituenz von Gesellschaft, Herrschaft und Geschlecht, was wiederum alles als irgendwie unentwirrbar miteinander verbunden gedacht wird. Der Identitätsfetischismus äußerte sich in den 70er Jahren schon in der Beschwörung eines unhistorisch aufgefassten weiblichen Schreibens, einer weiblichen Ästhetik und ähnlicher Substantialismen, die bereits damals unter anderem von Sylvia Boren schon kritisiert wurden, aber trotzdem zur pseudotheoretischen Legitimation einer ganzen Sparte weiblicher Befindlichkeits- und Selbsterfahrungsliteratur wurden. Insbesondere einschlägig ist da dieses Buch Häutungen von Verena Stephan, falls das jemand noch kennt, aber auch, um vielleicht nur kurz anzudeuten, dass das durchaus ein gesamtdeutsches Phänomen ist, ist heute aus unerklärlichen Gründen vollkommen überschätzten Bücher von Christa Wolf, die auch irgendwie so in diesem Umfeld von Frauenbewegung und Friedensbewegung angesiedelt sind, etwa, also man kann etwa mal Störfall lesen, was sie sozusagen als Tagebuch über Tschernobyl geschrieben hat. Da gewinnt man dann wirklich sogar den Kindern von Schwedenbaum irgendwas ab. Eines der frühesten Zeugnisse für diese Verlagerung des feministischen Interesses von Ökonomie und Gesellschaft auf die Sphäre der Sprache und für die damit einhergehende vermeintliche Sprachkritik ist die 1984 erschienene Studie Das Deutsche als Männersprache der Sprachwissenschaftlerin Luise F. Pusch, die mit der Linguistin Senta Trommel-Plötz als Begründerin einer feministischen Linguistik gilt. Die zu Pusch 70. Geburtstag erschienene Festschrift trägt den im guten wie im schlechten Sinne treffenden Titel Die Sprachwandlerin. Im guten Sinne, weil Pusch sich von akademischen Cyborgs wie Langhornscheid dadurch unterscheidet, dass sie Sprache nicht als Gestalt und substanzloses Instrument zwecks Zurechtrunzung der Wirklichkeit nach Maßgabe des eigenen Größenwahnsinns versteht, sondern durchaus als Ausdrucksform von Gesellschaft zu entziffern versucht. Im schlechten Sinne, weil schon bei ihr der Nachweis geschlechterdiskriminierender Implikationen von Wendungen, Begriffen, Metaphern und Satzformen Erkenntnisse über den Zusammenhang von Sprache, Gesellschaft und Geschlecht durch die erfahrungsresistente frauenpolitische Willkür des Zugriffs meist eher verhindert als unmöglich. Vor allem ist bei Pusch deren Intervention das heute schon wieder veraltete Bild, wie seine Beliebtheit in den 80ern verdammte, angelegt, was die Gendersprachpolitik bis zur Selbstkarikatur betreibt. Der Versuch, Gesellschaft qua verordneter sprachlicher Flurbegradigung zu verändern, das soziale Verhältnis statt es zu verstehen und zu kritisieren, also als spracherzeugt aufzufassen und damit auf wahnhafte Weise zu irrealisieren. Erhellend ist ihr Buch, also Das Deutsche als Männersprache, dort, wo sie sprachgeschichtliche und grammatische Eigentümlichkeiten des Deutschen wirklich entfaltet, statt sie nur als Beweise für eine patriarchalisch-androzentrische Kontamination der Sprache in Dienst zu nehmen. Beispiele dafür sind etwa die Bewusstmachung der sprachgeschichtlichen Abkunft von Metaphern, zum Beispiel dämlich von Dame, aber herrlich von Herr. Die Frage, warum bei Worten wie Herr, Fürst und die weibliche Form, die abgeleitete ist, während bei Witwe, Katze, Gans die männliche abgeleitet wird, sodass etwa der Herr auf substanziellere Weise männlich erscheint als der Witwe, der im Grunde eine abgeleitete Witwe ist. Also das Witwentum wird sozusagen sprachlich damit als genuin weiblich gefasst, während der Witwe also unsubstanzieller Mann ist quasi. Oder auch die Beobachtung, dass es zwar zu den Bezeichnungen Mann und Herr eine weibliche Entsprechung gibt, nämlich Frau und Dame, aber keine männliche Zuweisung. Wenn man sich die engen Grenzen einer solchen Betrachtung sowie die Tatsache bewusst macht, dass zwischen sozial- und sprachgeschichtlichen Entwicklungen nie ein simpler Ableitungszusammenhang besteht, kann eine solche geschlechterpolitisch interessierte Deutung von Sprach- und Grammatikgeschichte durchaus ergiebig sein, etwa indem sie bewusst macht, dass Weib nicht nur keine männliche Entsprechung hat, sondern selbstsächlich ist und dass sich in dieser Tatsache die erniedrigende, die Frau auf die Gattungssphäre reduzierende Verwendung des Wortes etwa in der Geschlechtermetaphysik des 19. Jahrhunderts ausdrückt. Während wiederum als Gegenbeispiel der Titel der ab 1911 in Berlin erschienenen Zeitschrift Die Dame auf eine umgreifende Modernisierung der Geschlechterrollen verweist, die in der Weimarer Republik mit Auftreten der sogenannten neuen Frau flagrant wurde. Weil Dame hier eben nicht mehr im aristokratischen Sinn gemeint ist, sondern als eher als urbane Erscheinungsform der Frau, Bezeichnung für die Großstadtfrau. Leider sind solche sozialgeschichtlichen Einsichten aber bei Pusch bereits Ausnahmen. Schule gemacht haben nicht solche Beispiele aus ihrem Buch, die den Konnex von Sprache und Gesellschaft aufschließen, sondern solche, die ihn im Namen feministischer Sprachpolitik verunklagen und verleugnen. Etwa die unsinnige Behauptung, dass deutscher Mann kleingeschrieben habe, irgendetwas mit dem Mann und nicht etwa mit dem Geschlecht der transzendierenden oder zumindest neutralen französischen Homme und englischen One zu tun. Den Hauptteil ihres Buches widmet sie dann auch den von vornherein zum Scheitern verurteilten, weil von falschen Prämissen ausgehenden Unterfangen, die deutsche Sprache durch BNI-Nominalisierung des Partizips Präsens, also die berühmten Studierenden, und sonstige Demontagen der, wie sie das nennt, Maskolinguistik und Maskometaphorik zu renovieren, was zu objektiv inhumanen Vorschlägen der Art führt, die in der politischen Geschichte auf Universalismus zielende Brüderlichkeit durch die aus dem Orkus der Friedensbewegung geschöpfte Mitmenschlichkeit, das beziehungspolitische Dementi der Menschheit zu ersetzen. Nicht Mitmenschlichkeit ist ja noch was Reduzierteres als Menschlichkeit, was gegenüber der Menschheit auch schon wieder irgendwie in gewisser Weise eine metaphorische Schulform ist. Während Brüderlichkeit zwar in Bezug auf den Genus, der da mitschwingt, im Bruder männlich ist, aber in dem, worauf der Begriff zielt, universell. Was sich an dem Buch retten lässt, verdankt sich der durch die politische und juristische Gleichstellung der Geschlechter erst möglich gewordenen Verlagerung des geschlechterpolitischen Blicks auf ihm zuvor entzogene Phänomene wie Sprach- und Metapherngeschichte. Und das ist das tatsächlich Neue in der Zeit, was, glaube ich, tatsächlich erst auf einer Grundlage einer weitgehenden Durchsetzung von formeller Gleichheit überhaupt möglich geworden ist, dass solche Phänomene in der Sprache oder in der Alltagskultur überhaupt in den Blick geraten. Und auch nur auf der Grundlage dieser durchgesetzten Gleichheit kann darüber angemessen diskutiert werden. Was an dem Buch unhaltbar ist, und das ist das meiste, verdankt sich damals schon jener heute universal gewordenen Tendenz der Hypostasierung und zugleich Erniedrigung von Sprache zum Monument und Instrument von Herrschaft, durch die die falsche Gesellschaft, ebenso wie die autoritätssüchtige Teilhabe des Feminismus an ihr, komplett aus dem Blick gerät. Es wäre eine Überlegung wert, inwiefern sich die feministische Fetischisierung der Verbindung von Herrschaft und Sprache, wie sie sich hier andeutet, als ein auf das Terrain der Geschlechterpolitik projizierter Reflex der spezifisch deutschen Tradition der Sprachreinigung im Dienste nationaler Einheit verstehen lässt. Jedenfalls waren es nicht jungdeutsche Migranten, Arbeiterinnen oder Frauen, einfach nur, sondern Nationalchauvinisten, die in Deutschland zuallererst auf die Idee gekommen sind, durch Tilgung böser, fremder oder unreiner Worte, durch grammatische Flurbereinigung und amtlich dekretierte Sprach- und Sprechnormen, den Nationalstaat politisch zu festigen und die Gesellschaft zu entludern. Ein Vorhaben, das damals im späten 19. Jahrhundert in unmittelbarem Zusammenhang stand mit der Verbesserung der Juden aus der im Kaiserreich, trotz verbesserte juristische und politische Gleichstellung, jedenfalls am Anfang, immer offensichtlicher der Wunsch nach Unterwerfung, dann nach Vernichtung vorwuchs. Vielen der im Umfeld des 1885 gegründeten Allgemeinen Deutschen Sprachvereins versammelten Sprachreiniger, zu denen auch nationalkonservative Juden wie der Philologe Eduard Engel gehörten, galten die Fremdwörter als Juden der Sprache. Und das ist tatsächlich eine Formulierung, die nicht von Adorno stammt, sondern die sich bereits in einem, also ich glaube, Mitte der 1880er Jahre erschienenen Buch von Roman von Fritz Mautner findet und auch da schon auf eine offensichtlich übliche Redewendung rekurriert. Das Ziel der Verdeutschung der Fremdwörter stand in engem Zusammenhang mit dem Ideal einer Überwindung des Judentums, weniger durch Assimilation an den deutschen Nationalstaat als durch Subsumption unter dem Primat des Vaterlandes. Ein Kennzeichen des Neuen, jede Möglichkeit der Assimilation leugnen und daher bereits tendenziell auf Vernichtung zielenden Antisemitismus im späten 19. Jahrhundert, wie er sich etwa bei Heinrich von Treitschke zeigte, war die paranoide Suche nach Spuren der vermeintlich untilgbaren Andersheit der Juden auch und gerade in deren Sprache. Der obsessive, in seiner Endlosigkeit ebenfalls tendenziell paranoide Versuch der Gendersprachpolitik, eine restlos geschlechtergerechte oder eben auch ethniengerechte und sonst wie gerechte Sprache zu schaffen, aus der alle vermeintlichen Spuren sexistisch-androzentrisch-eurozentrischer Dominanz getilgt werden, erscheint in gewisser Weise wie ein spiegelbildliches Gegenprojekt zu jener Sprachreinigung, das ihm in seiner Komplementarität zum Verbessern ähnlich wird. Antinational, antikolonialistisch, antipatriarchalisch und antirassistisch gleicht es einem Gegenbild im Bedürfnis nach Exorzismus anstößiger Metaphern und schlimm klingender Worte in seinem sprachphilosophisch kamuflierten Sexualekel, der wie jeder Ekel von seinem Objekt fasziniert bleibt, im angemaßten Sprachbeamtentum, das die Sprache nicht dem Sprechenden und Schreibenden überlassen will, sondern ein lückenloses Verkehrssystem für sie erlässt, in seiner Staatsgläubigkeit und nicht zuletzt in der Affinität vieler seiner Protagonisten zum Antisemitismus bis aufs Haar. Der Habitus, die blinde Idiosynkrasie und die Verfolgungssucht sind sich gleich geblieben und wurden nur politisch korrekt aufpoliert, wo die Sprachreiniger bei jedem Neppich mit dem Ausschluss aus dem Kulturraum drohten, halten sich die Genderpolitiker und ihre verschiedenen Critical Whiteness und sonstigen Ableger bei jedem Neger laut kreischen die Ohren zu. Dass die Gewohnheit, Menschen, die studieren, als Studierende statt als Studenten zu bezeichnen, historisch überhaupt nicht von Feministinnen, sondern von Johann Gottlieb Fichte, dem Erfinder des geschlossenen Handelsstaats, stammt, der auf diese Weise die permanent produktiv schaffende statt reflexiv zersetzende Arbeit deutscher Jungakademiker unterstreichen wollte, ist vor diesem Hintergrund schon gar nicht mehr überraschend. Darauf ist vor kurzem ein Zeitungsartikel hingewiesen worden, ich habe das nachgeschaut und das bezieht sich tatsächlich auf eine Sprachregelung, die Fichte 1811 in seiner Universität etwa auch für öffentliche Ankündigungen und so durchgesetzt hat. Da sollte immer nur von Studierenden die Rede sein, was für die damalige Zeit eine sehr ungewöhnliche Wortform überhaupt war. Nicht, weil er mit Marx, Freud und Adorno zu Lieblingen antideutscher Kritik gehört, sondern weil es sich durch die skizzierte Konstellation aufdrängt, lässt sich an der Sprachkritik von Karl Kraus veranschaulichen, was solche falsche, auf Bemächtigung statt auf Erkenntnis zielende Sprachkritik verdrängt. Auch Kraus könnte als ein von jüdischem Selbsthass getriebener Sprachreiniger in der Tradition von Eduard Engel durchgehen. Er verabscheute das sogenannte Mauscheln, also das Willen, vertrat ein Ideal sprachlicher Reinheit, das mit dem strikten Einhalten grammatischer und syntaktischer Regeln und einer Aversion gegen Jargon einherging und im gleichsam juristischen, nämlich rechtssprecherischen Gestus seines Schreibens und Urteilens, mag man einen Nachklang des Sprachbeamtentums des 19. Jahrhunderts ausmachen. Dennoch, und das macht einen Unterschied ums Ganze, war er in jeder seiner sprachlichen Regung eben ein deutschsprachiger, kein deutscher Schriftsteller. Dass die österreichische Literatur, ähnlich wie die Prager Deutsche, zwar deutschsprachig, aber nicht deutsch ist, dürfte für ihre singuläre Ausdruckskraft bis heute entscheidend sein, während die deutsche Literatur nur dort Weltliteratur wurde, wo sie nicht deutsch blieb, sondern deutschsprachig wurde. Das Deutschsprachige lässt das Deutsche hinter sich. Begünstigt, wenn auch nicht hervorgebracht, denn ein solches Hinaustreiben der Nationalsprache über sich selbst ist nur möglich vermittelt durch jeweiliges Subjekt, wurde dieser Prozess durch die Lebens- und Sprachbedingungen des Vielvölkerstaats, unter denen es selbstverständlicher, aber auch notwendiger, als in sich seiner selbst durch Sprachhomogenität versichernden deutschen Nationalstaat war, in der Sprache immer zugleich auch außerhalb ihrer zu sein, sich sprechend und schreibend reflexiv zu ihr ins Verhältnis zu setzen. Der mimetische Impuls aller Sprache, ihre bei aller Vermittlung und Sublimierung nie abreißende Bindung an die Leiberfahrung, wurde auf diese Weise als sozusagen selbstverständliches Moment alltäglichen Sprechens und Schreibens eher bewahrt. In der Tradition des kritischen Volksstücks, im spezifischen Vortragsstil des österreichischen Kabaretts und in der nicht nur mit, sondern an und in der Sprache arbeitenden österreichischen literarischen Moderne finden sich bis heute davon idiomatische Spuren. Und selbst für Autoren wie etwa Hugo von Hofmannsthal oder in anderer Weise Stifter, die eher sowas versucht haben wie eine Verdeutschung der österreichischen deutschsprachigen Sprache, also die eigentlich sich am Ideal der homogenen Nationalsprache viel stärker orientiert haben, ist das trotzdem formgebend. Das kann man, denke ich, könnte man im Einzelnen bei denen auch zeigen, dass die Problematik dieses Versuchs eigentlich viel stärker ihr Schreiben ausmacht als ein Gelingen. Denn das kann nicht gelingen. Die Konstellation von Sprache, Recht und Geschlecht, die sich im Werk von Kraus eröffnet, weist trotz der manifest frauenfeindlichen Aussagen, die sich in seinen Schriften so reichlich finden wie judenfeindliche, weit über Kraus Zeit und wohl auch über das hinaus, was ich als Kraus Haltung zur Frauenfrage seinen Texten an fixierten Aussagen entnehmen lässt. Die in dem Band Sittlichkeit und Kriminalität versammelten Kommentare von Kraus zu zeitgenössischen Prozessen gegen Prostituierte und andere als sexuell verkommen Verurteilte sprechen scharf wie keine andere Publikation ihrer Zeit die Komplementarität zwischen der Erniedrigung der Frau in der Ehe und in der Prostitution aus und bieten in der vignettenhaften Charakteristik eines Alltags, der die qua Rechtsprechung zur Verkörperung der Schande erklärte Hure stellvertretend für die Schande der Gesellschaft büßen lässt, die sich zugleich an ihr schadlos hält. Humanität regt sich in einer solchen Gesellschaft Kraus zufolge nur dort, wo die Prostituierte, aber auch der Freier, das frühreife Mädchen, der Pädophile, der Sexualverbrecher, alles Figuren, die bei ihm vorkommen, dem Strafgericht jener Gesellschaft, die sie selbst hervorgebracht hat, nicht mehr hilflos ausgeliefert werden, sondern der Widerspruch gelöst würde, der sich in ihnen verkörpert. Das impliziert freilich, und auch das wäre heute zu erinnern, keine Verharmlosung der Prostitution als Sexarbeit oder gar sexuelle Dienstleistung. Dass die freie Menschheit so wenig sich positiv über sie aussagen lässt, jedenfalls keine Prostitution kennen würde, dass diese vielmehr selbst als Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses, eben eines falschen Verhältnisses, abgeschafft gehört, blieb Kraus stets bewusst. Er hat nur, und diese Kleinigkeit hat ihn damals in den Augen vieler selbst als pervers erscheinen lassen, darauf beharrt, dass jenes Verhältnis nicht durch Exorzismus der Prostitution aus der Gesellschaft abgeschafft oder auch nur gebessert werden kann. Diesen fortschrittlichen Impulsen steht in Kraus' Werk eine Reihe von Aussagen gegenüber, die ganz im Geiste des nicht nur von ihm verehrten Otto Weininger die Geschlechtermetaphysik von der Geist- und Substanzlosigkeit, Oberflächlichkeit und opaken Körperlichkeit der Frau zu wiederholen scheinen, die erst durch den männlichen Geist und auch immer nur für ihn zum Leben und zur Sprache gebracht werden können. Dazu ein paar Sinnsprüche. Von Kraus. Den Inhalt einer Frau erfasst man bald, aber bis man zur Oberfläche vordringt. Die Frau ist da, damit der Mann durch sie klug werde. Der Mann ist der Anlass der Lust, das Weib die Ursache des Geistes. Ich stehe immer unter dem starken Einfluss dessen, was ich von einer Frau denke. Solche Äußerungen, die sich nicht zufällig vor allem in Kraus' Aphorismen finden, weshalb eigentlich der Aphorismus bis heute die privilegierte Form frauenfeindlicher Rede in der Literatur, das müsste mal wirklich untersucht werden, und das könnte tatsächlich eine interessante geschlechterkritische Studie werden. Also das ist tatsächlich so. Nicht? Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass der Aphorismus, wenn man damit nicht sowas bezeichnet wie die kurzen Texte von Benjamin oder Adorno, sondern wirklich diese zwei Zeilensätze, wie man das teilweise bei Nietzsche findet und viel früher schon bei Lichtenberg und so weiter. Also, dass diese Form des Aphorismus von sich aus sozusagen irgendwie so ja schon so zu Sprücheklopferei tendiert und dass das auf jeden Fall in der Form der aphoristischen Darstellung irgendwie gebrochen werden muss, damit das gelingt. Und wenn das nicht gelingt, dann wird das Ganze wirklich zu so, eher zu so etwas wie einem potenziellen Material für Kalenderblätter. Und diese Problematik des Aphorismus hat, glaube ich, damit zu tun, dass tatsächlich bei fast allen emphatischen Aphoristikern solche Aussagen zu finden sind. Also auch bei Cioran oder eben Lichtenberg. Oder das kann man überprüfen. Ich glaube, das stimmt immer. Gut, also solche Äußerungen, die sich eben nicht zufällig in den Aphorismen finden, lassen sich zweifellos jederzeit als Herrenwitze anbringen. Ihren immanenten Stellenwert bei Krauss aber erfasst man nur, wenn man in den Blick nimmt, dass Krauss, wenn immer er über die Frau oder über das Weib spricht, über die Sprache redet, die er selbst häufig als Frau oder Weib imaginiert. Ein bekanntes Epigramm mit dem Titel Die Sprache lautet: Mit heißem Herzen und Hirne naht ich ihr Nacht für Nacht. Sie war eine dreiste Dirne, die ich zur Jungfrau gemacht. Schlechte feministische Kritik zeichnet sich dadurch aus, dass sie schon diese Metapher nicht gelten lässt, sondern sie sofort als Ausdruck einer frauenfeindlichen Weltanschauung erniedrigt und damit verstanden zu haben glaubt. Erkenntnis fängt demgegenüber erst damit an, nach dem Bild zu fragen, das hier entworfen wird, und zu überlegen, was in ihm dann eigentlich ausgedrückt ist. Zum einen stellt das Epigramm den Autor in seinem Verhältnis zur Sprache, und das Wort Verhältnis ist hier im erotischen und nicht allein im sozialen oder kommunikativen Sinn gemeint, als eine Art Gegenzuhälter dar. Während der Zuhälter in der populären Ikonografie derjenige ist, der aus Jungfrauen Dirnen macht und unschuldige Mädchen in schlechte Gesellschaft bringt, verwandelt der Autor die als Dirne vorgefundene Sprache in eine Jungfrau. Jungfrau sein ist in diesem Bild nicht der natürliche oder ursprüngliche Zustand, der durch die korrumpierende Gesellschaft verloren geht, sondern Ziel der Arbeit mit und an der Sprache, die nicht als Entjungferung, sondern gleichsam als Entschändlichung gedacht ist. Das ist, glaube ich, das könnte man tatsächlich als Intention von diesem Sprachideal von Krauss bezeichnen. Geht eigentlich um Entschändlichung. Anders als bei der Figur des Zuhälters ist das Verhältnis des Autors zur Sprache auch kein geschäftliches, sondern ein intimes. Seine Zeit ist die Nacht, in der er sich der Sprache mit heißem Herzen und Hirne nähert. Seine ganze Konzentration gilt der Aufgabe, nicht etwa eine verschüttete Reinheit der Sprache wiederherzustellen, sondern die Sprache, die er als Dirne vorfindet, das bezieht sich natürlich auf die Journalismuskritik auch unter anderem, überhaupt erst zum reinen Ausdruck ihres Gehalts werden zu lassen. Das Verhältnis zur Sprache ist daher eines der Liebe, aber der illegitimen, rechtlich nicht bereits sanktionierten und damit ein Verhältnis im vollen Sinn. Wer der Sprache gerecht werden will, muss mit ihr fremd gehen. Durch Ehe würde er sie sich oder sich ihr unterwerfen. Während die meisten Menschen heute aus den gelegentlichen Begegnungen mit ihr ähnlich verkatert überdrüssig hervorgehen, wie sie nach misslungenen Abenden auf der Couch von irgendeinem Nächsten erwachen. Um zu sehen, wie prägend diese Imagination der Sprache als Frau und die Auffassung von Autorschaft als Affäre mit der Sprache für Krauss ist, muss man die zitierten Aphorismen nur einfach nochmal unter diesem Aspekt lesen. Sie sind nicht nur in sich selbst sprachkritisch, nämlich Kontrafakturen eingeschliffener Denkmuster und Redeweisen. Nicht die Oberfläche ist das, was man bald erfasst, sondern der Inhalt, während man zur Oberfläche erst vordringen muss. Das ist im Übrigen, wenn man das jetzt mal loslöst von dieser Wirklichkeit der Frau, tatsächlich ganz nah schon an der Sprach- und Gesellschaftsauffassung auch der frühen kritischen Theorie, also bei Krakauer findet man das ganz ähnlich, die Vorstellung, dass diese Oberfläche der Gesellschaft das ist, wohin man vordringen muss durch die Analyse und nicht der vermeintliche Inhalt. Oder eben nicht aus etwas, sondern klug werden, sondern durch es. Und aus dem Klischee, dass jeder große Mann unter dem Einfluss einer starken Frau stehe, wird bei Kraus der starke Einfluss in das Denken über eine Frau auf ihn ausübt. Was natürlich irgendwie auch selbstironisch ist, weil das ja nichts anderes bedeutet, als dass er ständig unter seinem eigenen Einfluss steht. Vor allem aber wird dabei über die Sprache selbst gesprochen, nicht der oberflächlichen Welt die literarische Tiefgründelei entgegenzusetzen, sondern die Oberfläche zu ergründen, ist die Maxime von Kraus' Sprachkritik. Die Imagination der Sprache als Frau und der Autorschaft als Liaison mit der Sprache wiederholt nicht einfach das organizistische Klischee von der Frau als Natur, die vom Mann mit Geist beseelt und von der Sprache als Leib, der vom Geist befruchtet werden müsse, wie man das in der Romantik häufig findet, sondern die Beziehung zwischen Logos und Eros, Geist und Leib, ihr mimetisches Verhältnis, nicht das Verhältnis eben, wird als konstitutiv für die Sprache begriffen. Das erste ist bei Kraus immer die Sprachgestalt, der bis in ihrer äußersten Nuancierung zu folgen ist, damit sie über sich hinausgetrieben und Erkenntnis werden kann. Deshalb erniedrigen seine Aphorismen anders als der Herrenwitz Sprache nicht zum Mittel chauvinistischer Selbstbehauptung, sondern folgen auch dort, wo die Aussageebene als frauenfeindlich aufgefasst werden kann, zuallererst keinem vorweg festgelegten Zweck, sondern der Sprachform. Und die ist für Kraus weder männlich noch weiblich, sondern mimetisch und damit über die Dualität hinausweisend. Deshalb spricht die Sprache, wie sie bei Kraus gedacht ist, als Rechtsprechende, immer auch gegen die bornierte Männlichkeit. Ihr Verhältnis zur Geschlechtsidentität bleibt, gerade weil sich Eros und Logos in ihr versöhnen sollen, stets ein negatives. Zitat: Ich bin nicht für die Frauen, sondern gegen die Männer. Der Unterschied von sozialer und natürlicher Geschlechtsidentität war auch Kraus bekannt, ohne dass er freilich die natürliche als deren Konstruktion, als bloße soziale Konstruktion subsumiert hätte. Stattdessen hat er beide gegeneinander in Anschlag gebracht, um den Widerspruch, auf den die Differenz verweist, als der Abschaffung wert zu überführen. Den Widerspruch wohlgemerkt, nicht die Differenz als solche. So kann der notorische Gegner der Frauenbewegung einen seiner Schärfe von der Frauenbewegung nicht übertroffenes Plädoyer für die Erwerbstätigkeit von Frauen formulieren. Zitat: Jedes Frauenzimmer, das vom Weg des Geschlechts in den männlichen Beruf abirrt, ist im Weiblichen echter, im Männlichen kultivierter, als die Horde von Schwächlingen, die es im aufgeschnappten Tonfall neue Erkenntnisse begrinsen und die darin nur den eigenen Mistwachs erleben. Das Frauenzimmer, das Psychologie studiert, hat am Geschlecht weniger gefehlt als der Psycholog, der ein Frauenzimmer ist, am Beruf. Um nicht vollends am Geschlecht zu fehlen, indem die Erinnerung der Individuen an die erste Natur vorklebt, müssen die Individuen vom Weg des Geschlechts abirren, indem sich der Fluch der ersten Natur reproduziert. In der rechtsprechenden Sprache, die korrumpierte, vorgefundene Sprache band, um den gesellschaftlichen Band von ihr zu nehmen, ist dieser Widerspruch sprachlich aufgehoben und damit die Versöhnung auch, aber nicht nur der Geschlechter antizipiert. Frauenzimmer war in der Sprache der Aufklärer ein Ehrentitel, Name für die Frauen, die sich durch Bildung, Selbstaufklärung und Beruf aus der auch selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien trachteten. Erst später wurde es zu einer versächlichenden, abwertenden Bezeichnung für irgendwie auch lästige Frauen. Kraus verwendet das Wort abwertend für lästige Männer und verleiht ihm als Bezeichnung für Frauen seine Dignität zurück. Daran führt er vor, dass keine Sprache jemals Männersprache war. So wenig wie irgendeine, am wenigsten die Rechtsprechende, um die es ihm geht, geschlechtergerecht werden kann. Diese Vorstellung von Gerechtigkeit widerspricht eklatant diesem Begriff des Rechts. Als reflektierte Mimesis weist alle Sprache über das Geschlecht, das freilich auch in ihr zum Ausdruck kommt, hinaus wie der sublimierte Trieb. Wer in diesem Sinne spricht, hat keinen Sprechort, aber den Ort in der Sprache gefunden, der Erkenntnis ermöglicht. Und abschließend möchte ich, um zu zeigen, dass in dem erwähnten Buch was sozusagen eigentlich als Begründungsschrift zu der feministischen Sprachkritik gesehen werden kann, durchaus auch Teile genau unter diesem Aspekt gesehen werden können. Also das, es gibt einzelne Kapitel hier, die man in diesem Sinne tatsächlich als Sprachkritik verstehen kann, gerade weil es nicht mehr nur darum geht, nachzuweisen, dass irgendwelche Redewendungen oder Sprachfiguren sozusagen männlich oder patriarchalisch kontaminiert sind, sondern weil es in diesem Beispiel um so etwas wie eine ideologiekritische Lektüre einer für die deutsche Nation in gewisser Weise bedeutenden Schrift geht. Das ist ein Kapitel, was sich nennt, die sah zu ihm auf wie zu einem Gott, der Duden, das Duden Bedeutungswörterbuch als Trivialroman. Und da liest sie einfach die ersten Einträge zu A und B aus diesem Bedeutungswörterbuch und fliegt auf die Frage, welche Beispiele für Verwendung von Worten da gegeben werden und welche Rolle in diesen Beispielen Frauen und Männer spielen, und kondensiert aus dieser Analyse so verschiedene männliche und weibliche Typen, denen sie dann auch Namen gibt. Es gibt etwa einen wie soll man sagen, irgendwie etwas heldenhaft gaunerischen Männertypus, über den hier dann so als Beispiele für die entsprechenden Worteinträge Dinge gesagt werden, wie er hat ihm mit dem Schwert ein Ohr abgehauen, als Beispiel für abhauen. Er hat ihm 3 Zähne ausgeschlagen, er hat ihn grob angefahren, er pöbelt ihn auf der Straße an, er stellt sich drohend vor ihm auf. Er nutzt seine Schwächen rücksichtslos aus, während der zivilisiertere Typus, der hier auftaucht, charakterisiert wird durch Beispielsätze wie: Er hat das Examen mit Auszeichnung absolviert. Er zeigt eine akrobatische Beherrschung seines Körpers. Seine Seele vermag das All zusammenzufassen. Er war allseits beliebt. Er machte sich zum Anwalt der Armen. Es ist nicht auszudenken, was ohne seine Hilfe passiert wäre. Unendliche Kraft strömte von ihm aus. Und dem stellt sie so verschiedene Weiblichkeitstypen entgegen. Der eine, eher bescheidene Typus, wird charakterisiert durch Sätze wie: Sie gibt sich viel mit Kindern ab. Das Kind war ja Abgott. Sie musste den kleinen Jungen abhalten. Sie seifte die Kinder in der Wanne ab. Sie hat das Baby täglich ausgefahren. Sie kehrte den Schmutz von der Treppe ab. Sie hat den Kühlschrank abgetaucht. Sie näht sehr akkurat. Während die dämonische Variante der Frau, die da auch auftaucht, charakterisiert wird durch Sätze wie: Sie hat es nur auf sein Geld abgesehen. Sie hat ihm geholfen, sein Vermögen aufzubrauchen. Sie versucht, die Mitarbeiter gegen ihn aufzubringen. Sie verlangt von ihm die Aufgabe seiner Stellung. Sie ist eine Ausgeburt von Faulheit und Borniertheit. Und dann tauchen noch verschiedene andere Figuren auf, die immer wieder in diesen Beispielsätzen auftauchen. Also etwa die Schauspielerin. Die Schauspielerin ist zur Diva avanciert. Die Attitüde und Gebärden der Schauspielerin sind gekünstelt und so weiter. Und das fasst sie dann abschließend zusammen, indem sie sagt: Im Vorwort schreiben die Mitglieder der Buchredaktion, sie hätten den Grundwortschatz des Deutschen in seinen Grundbedeutungen darstellen wollen. Vielmehr gelingt ihnen, sie vermitteln einen tiefen, unvergesslichen Einblick in die Seele des Deutschen, in seinen Grundempfindungs- und Grundgedankenschatz. Wir dürfen mit ihrer Hilfe bis auf den Grund dieses Abgrunds sehen. Das ist also tatsächlich, finde ich, ein sehr gelungenes Beispiel für das, was man als Ergründung der Oberfläche bezeichnen kann. Und das liest sich nicht umsonst wie eine Art Materialsammlung, so für etwa frühe Bücher von Elfriede Jelinek, also in so früheren Romanen von Jelinek, wie die Liebhaberin, wird ganz stark mit ähnlichem Blick gearbeitet, ohne dass das hier natürlich Literatur ist. Deswegen sage ich Materialsammlung, aber dieser Blick sozusagen auf das, was in einer Sprache, die scheinbar für einen ganz bestimmten in Sätzen, die zu einem ganz bestimmten Zweck zusammengetragen werden, mitschwingt und unfreiwillig sich geltend bringt, das ist ein sehr ähnlicher, und das ist tatsächlich Sprachkritik. Aber dem wird man eben nur gerecht, wenn man sich gleichzeitig bewusst macht, dass das schon wieder historisch ist. Nicht nur in dem Sinne, dass die Beispiele, die da erwähnt werden, schon 1980, als sie noch im Bedeutungswörterbuch standen, tendenziell anachronistisch sind, sondern auch, weil eben heute die Beispiele im Bedeutungswörterbuch großteils andere sind. Und weil gerade dank, in Anführungszeichen, der feministischen Sprachpolitik diese ganze immanente Ideologie von sowas wie Wörterbüchern, Kinderbüchern und so weiter extrem stark transformiert worden ist. Das heißt, die wirkliche Antwort auf das, was in diesem Buch noch gelingt, heute wäre eigentlich die Produktion der Gendersprachpolitik, die ganzen verschiedenen Kodifizierungsempfehlungen, die da gemacht werden, genau so anzusehen. Genau mit diesem Blick, inwiefern das eine Fortsetzung dieser Sprachpolitik ist, die Sie hier an dem Bedeutungswörterduden kritisiert. Ja, genau.